Ein rauchender Vulkan, ein tosender Wasserfall, eine Giraffe in der Wüste. Listen to me, please. 4 Milliarden Jahre sei die Erde alt, sagt die Erzählerin mit märchenhafter Stimme. Die Menschen dagegen seien erst 200.000 Jahre alt. Doch wir hätten die Balance des Lebens zerstört. Ein Wal im Meer, türkisblaue Atolle, ein Schiff im Eis. Und dann Hochhausschluchten, Ölpipelines, brennender Müll. Die Botschaft ist klar, die Erde ist in Gefahr. Die Bilder, allesamt aus der Luft aufgenommen, wirken spektakulär. Die Kamera gleitet über Regenwaldbäume hinweg, fährt dicht auf einen Elefanten zu, observiert wie ein Satellit einen Riesenparkplatz. Vieles im Zeitlupentempo, fast mit spiritueller Anmutung. Starke Motive, starke Farben, so perfekt, dass der Betrachter zu zweifeln beginnt, ob es sich wirklich um reine Dokumentaraufnahmen handelt und nicht um Computeranimationen. Das Werk des französischen Fotografen Jan-Arthus Bertrand ist eine Weiterführung seines Erfolgsbuches »Die Erde von oben«. Er ließ sich vom weltbekannten Dokumentarfilm »Eine unbequeme Wahrheit« inspirieren, der 2006 vom früheren US-Präsidentschaftsanwärter Al Gore vorgestellt worden ist. Kurz darauf hatte es ein weiterer Naturfilm zum Kinohit geschafft, die BBC-Produktion »Unsere Erde«. Der neue Streifen »Home« wirbt nun auf ganz besondere Art um Zuschauer. Produzent und Kultregisseur Luc Besson über die Marketingidee. Der Film kommt am 5. Juni, dem Weltumwelttag, heraus. Das schien uns das perfekte Datum. Wir wollten, dass es überall quasi kostenlos sein soll und möglichst gleichzeitig in allen Medien. Am selben Tag, weltweit. So ist Home seit heute ganz legal auf dem Videoportal YouTube zu sehen, 90 Minuten lang. Die Internetnutzer scheinen begeistert. Einfach nur wow oder wunderschöne Natur lauten ihre Kommentareinträge. Aber auch erschreckend zu sehen, wie schlimm es um unsere Umwelt steht. Heute läuft der Film unter anderem in Frankreich und Polen auch in den Kinos an. Gleichzeitig erscheint er auf DVD.